Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have conquered verse 7. Wir haben Vers 7 geschafft. Let's move on to verse 8. Kommen wir zu Vers 8. You know, it's talking about Jesus Christ coming back for us. Es geht darum, dass Jesus Christus wiederkommt. Look what he says in verse 8. Schau, was in Vers 8 sagt. You love him passionately. Ihr liebt ihn leidenschaftlich. Although you have not seen him. Obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Do you know what? Weißt du was? It is a sad, sad, sad thing to me. Ich finde es äußerst traurig. How so many Christians today, this cannot be said about them. Dass man dies von so vielen Christen heute nicht sagen kann. You know, there is a lack of this incredible passionate love for Jesus whom they've never seen. Es fehlt ihnen diese unglaubliche leidenschaftliche Liebe zu Jesus, den sie nie gesehen haben. But I do believe. Aber ich glaube, that before Jesus returns, he's stirring this passion in his bride again. Dass Jesus vor seiner Wiederkunft diese Leidenschaft in seiner Braut wieder entfacht. You know, it's really sad if we have to see something before we get passionate about it. Es ist wirklich traurig, dass wir etwas erst sehen müssen, bevor wir dafür eine Leidenschaft entwickeln, bevor wir uns dafür begeistern können. We have to come to this place where there is no greater passion alive than Jesus alone. Wir müssen an diesen Punkt kommen, an dem es keine größere Leidenschaft in unserem Leben gibt als Jesus allein. And these people who suffered persecution, who were spread all over the place. Diese Menschen, die unter Verfolgung leiden, die überall verstreut sind. Peter says that they still loved him passionately, even though they've never seen him. Petrus sagt von ihnen, dass sie ihn trotzdem leidenschaftlich lieben, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Now, there's one desire that I have deep in my heart. Tief in meinem Herzen hege ich einen Wunsch. That the passion that I have for Jesus will not only never decrease, dass die Leidenschaft, die ich für Jesus habe, nicht nur niemals abnimmt, but will constantly increase, sondern beständig wächst. Look what Peter is telling us, what a beautiful secret. Schau, welch ein schönes Geheimnis Petrus uns hier sagt. He said, you have never seen him, but you're already passionate about him. Ihr habt ihn noch nie gesehen, aber ihr seid wirklich leidenschaftlich für ihn. And then comes another divine but. Dann kommt ein weiteres göttliches Aber. But through believing in him, you are saturated with an ecstatic joy. Aber durch den Glauben an ihn seid ihr von einer ekstatischen Freude gesättigt. Indescribably sublime and immersed in glory. Unbeschreiblich erhaben und in Herrlichkeit getaucht. Now, either Peter is exaggerating or there is something here that is so deep and so powerful. Entweder übertreibt Petrus oder es gibt hier etwas, das so tief und so kraftvoll ist. I mean, look at the strong expression that Peter uses here. Beachte den starken Ausdruck, den Petrus hier verwendet. But you know what's the interesting thing? Das Interessante daran ist, when Peter says that their ecstatic joy, their indescribable sublime glory that they're immersed in. Petrus spricht von einer ekstatischen Freude, ihrer unbeschreiblichen, erhabenen Herrlichkeit, in die sie eingetaucht sind. How did it come? Wie kam es dazu? Look what he says. Schau, was er sagt. It says, through believing in him. Er sagt, durch den Glauben an ihn. Now, I want you to understand something that this does not talk that through one day having repeated a sinner's prayer. Ich möchte, dass du verstehst, dass hier nicht die Rede davon ist, dass man eines Tages ein Bußgebet gesprochen hat. Because what Peter is using here when he says through believing in him, wenn Petrus hier sagt, durch den Glauben an ihn, he's using that in the original Greek grammar in the active voice. Schreibt er dies in der originalgriechischen Grammatik im aktiv. And he's putting it in the present tense, not in the past tense. Er schreibt in der Gegenwartsform, nicht in der Vergangenheitsform. So look, my dear friend. Schau, mein lieber Freund. So many people have believed in him at the day of their conversion, but don't walk in that faith on a daily basis. So viele Menschen glauben am Tag ihrer Bekehrung an ihn, aber sie leben nicht täglich in diesem Glauben. No wonder they are not full of ecstatic joy. Kein Wunder, dass sie nicht voller ekstatischer Freude sind. Peter is telling them that you actively today totally believe in him and trust him. Petrus sagt, dass sie heute aktiv und uneingeschränkt an ihn glauben und ihm vertrauen. And this is the basis of your ecstatic joy. Das ist die Grundlage für deine ekstatische Freude. So let me ask you a question. Ich möchte dich daher fragen, are you living a life of incredible ecstatic joy and full of glory? Lebst du ein Leben in außerordentlicher ekstatischer Freude und voller Herrlichkeit? If your answer is, actually Reinhard, if you would only know what I pass through, you would understand that I don't have ecstatic joy. Wenn deine Antwort lautet, Reinhard, wenn du nur wüsstest, was ich durchmache, würdest du verstehen, dass ich keine ekstatische Freude habe. You have not grasped this important truth. Dann hast du diese wichtige Wahrheit nicht begriffen. Because Peter is talking to Christians who are walking through hell on earth right now. Denn Petrus spricht zu Christen, die gerade jetzt durch die Hölle auf Erden gehen. And they still have an ecstatic joy. Und trotzdem eine ekstatische Freude haben. Why? Warum? Because they are still actively, presently believing in him. Weil sie immer noch aktiv und gegenwärtig an ihn glauben. It is time to stop thinking that getting saved by faith is all that's important. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören zu denken, dass es nur wichtig ist, durch den Glauben gerettet zu werden. It's time to understand that living by faith is important, not only having a one-time salvation experience. Es ist an der Zeit zu verstehen, dass es wichtig ist, aus dem Glauben zu leben und nicht nur eine einmalige Heilserfahrung gemacht zu haben. My dear friend. Mein lieber Freund. If you actively live a total life of trusting him. Wenn du ein aktives Leben im völligen Vertrauen auf ihn führst, in the middle of the most difficult circumstances, wirst du inmitten der schwierigsten Umstände, you will live a life of ecstatic joy. Ein Leben voller ekstatischer Freude leben. But if your believing in him only goes back to one time in the past, you put your faith in him to get saved. Aber wenn dein Glaube an ihn nur darauf zurückgeht, dass du einmal in der Vergangenheit auf ihn vertraut hast, um gerettet zu werden, in difficult times there will be no ecstatic joy. Wirst du in schwierigen Zeiten keine ekstatische Freude erleben. So please don't blame your lack of joy on your circumstances. Blame it on your lack of active faith. Deshalb schiebe deinen Mangel an Freude nicht auf deine Umstände, schiebe ihn auf deinen Mangel an aktivem Glauben. See you tomorrow. Bis morgen.